Wer sind die Apostaten? Apostaten sind jene, die dem katholischen Glauben, den sie zuvor bekannten, abschwören oder ihn durch eine äußere Tat verleugnen. Gibt es viele? Frankreich zum Beispiel, weiß nicht, in welchen anderen Ländern noch. Gibt es haufenweise Leute, die ihre Taufe abschwören. Man kann sie nicht untaufen, Taufe rückgängig machen, aber sie setzen einen formalen Akt, schreiben an den Bischof oder den Pfarrer, wo sie getauft worden sind, dass sie nicht mehr zur Kirche gehören wollen. Klar, Apostaten. Oder die sonst durch eine äußere Tat den katholischen Glauben verleugnen. Bergoglio und viele andere. Von den angeblichen Hirten. Bergoglio ist Heretiker, ganz offensichtlich, aber ist auch Apostat. Ich meine, so wie der polnische Papst den Koran geküsst hat und viele andere Dinge, die ein Katholik nie tun kann, ohne den Glauben, den katholischen Glauben, den wahren Glauben zu verleugnen. Das hat es auch Bergoglio gemacht oder Ratzinger, der in die Synagoge geht und zu den Waldensern da in Rom, ihren Tempel, dort mit ihnen Gottesdienst feiert bzw. predigt und ihre Predigt anhört. Geht nicht. Durch eine äußere Tat den Glauben verleugnen genügt auch. Das tun, was mit dem katholischen Glauben nicht vereinbar ist, der Sache nach, der Natur nach.